Sieben Bücher von den Wohltaten, De Beneficiis, von Lucius Annaeus Seneca, übersetzt von J. Moser. An Ebutius Liberalis. Erstes Buch, 1-3. 1. Unter den zahlreichen und mannigfachen Missgriffen derer, die ohne Besinnung und Überlegung hinleben, ist wohl, möchte ich behaupten, mein bester Liberalis, nichts unverzeihlicher, als dass man Wohltaten weder zu geben noch zu empfangen versteht. Sind sie schlecht angebracht, so ist denn freilich die natürliche Folge, dass man schlechten Dank dafür bekommt. Und es ist dann zu spät, dass man darüber klagt, man habe keine Vergeltung empfangen. Sie waren schon hinausgeworfen, da man sie gab. Und man hat sich nicht zu verwundern, dass unter all den vielen und großen Lastern keines häufiger ist als der Undank. Ich finde mehrere Ursachen, warum sich dies so verhält. Vor allem, weil wir keine Wahl treffen von solchen, die da verdienten, dass wir ihnen Wohltaten erwiesen. Freilich, wenn wir Geld ausleihen, da forschen wir sorgfältig nach des Schuldners Vermögen und Hauswesen. In einen ausgenutzten und unfruchtbaren Boden streuen wir keinen Samen, aber Wohltaten schleudern wir ohne alle Prüfung mehr weg, als dass wir sie geben. Auch weiß man in der Tat nicht, ob es niedriger ist, von einer Wohltat nichts wissen zu wollen oder Vergeltung zu verlangen. Es ist das ein Darlehen von der Art, dass man davon nur so viel zurückerhalten kann, als aus gutem Willen erstattet wird. Wollte einer dazu sich gerne verstehen, so wäre das in Wahrheit gerade deshalb ganz schändlich, weil es hier, um seine Verbindlichkeit zu lösen, nicht auf das ankommt, was man leisten kann, sondern wie man gesinnet ist. Es ist nämlich Wiedererstattung der Wohltat, wenn man sich gerne als Schuldner bekennt. Allein, wenn dabei schon die Schuld auf diejenigen fällt, die nicht einmal durch Anerkennung dankbar sind, so liegt sie doch auch an uns. Von vielen machen wir die Erfahrung, dass sie undankbar sind. Noch mehrere machen wir selbst dazu, weil wir das eine Mal unsere Wohltaten mit Strenge vorrücken und einfordern, das andere Mal wankelmütig uns unsere Gabe bald wieder reuen lassen, manchmal klagsüchtig die kleinste Verzögerung schelten. So ersticken wir alle Dankbarkeit, nicht nur nach dem Geben der Wohltaten, sondern gleich beim Geben. Denn wann begnügen wir uns doch je damit, ohne viele Umstände oder nur einmal uns bitten zu lassen? Wer hat nicht schon, wenn er um etwas angegangen zu werden vermutete, die Stirne in Falten gezogen oder das Gesicht abgewendet oder Geschäfte vorgegeben oder durch weitläufige Reden, mit denen man geflissentlich gar nicht zu Ende kam, den Bittenden nicht zum Worte kommen lassen und durch diesen oder jenen Kunstgriff bei dringenden Umständen sich davon zu schleichen gewusst? Wird man aber auf einem Punkte gefasst, wo man in die Enge getrieben ist, da verweiset man entweder auf morgen, das heißt, man sagt nein, ohne das Herz dazu zu haben, oder man sagt zu, aber mit Erschwerungen, aber mit hinaufgezogenen Augenbraunen, aber mit erzwungenen Worten, die kaum heraus wollen. Niemand ist dann aber gerne Dank schuldig für etwas, das er nicht sowohl bekommen als vielmehr herausgepresst hat. Kann wohl jemand dankbar sein gegen einen Menschen, der eine Wohltat entweder übermütig hingeschleudert oder ihm im Zorne an den Hals geworfen oder der den Bitten müde seine Hand aufgetan hat, nur um nicht mehr belästigt zu sein? Man irret, wenn man hofft, es werde einer sich verbindlich fühlen, wenn man ihn durch Zögern müde gemacht, durch Warten auf die Folter gespannt hat. Wohltaten werden mit derselben Gesinnung verdankt, mit der sie gegeben sind, und deshalb muß man wohl darauf sehen, wie man gebe. Denn was einer bekommt, ohne dass der Geber darauf achtet, das verdankt er niemand als sich selbst. Auch nicht zögern sollte man, denn da bei jeder Gefälligkeit die Gesinnung des Gebers sehr in Anschlag kommt, so hat ja der, welcher sich erst spät dazu verstand, lange Zeit nicht gewollt. In keinem Falle aber sollte es auf eine beschämende Weise geschehen, denn da es in der Natur liegt, dass Beleidigungen tiefer zu Herzen gehen als Verdienste und diese sich schnell verwischen, jene fest im Gedächtnisse bewahrt werden, was hat dann der zu gewarten, der in dem Augenblicke, wo er sich einem verbindlich macht, denselben beleidigt? Dieser ist dankbar genug gegen ihn, wenn er ihm seine Wohltat verzeiht. Es darf uns aber nicht bedenklicher machen, uns Verdienste um die Menschen zu erwerben, dass es so viele Undankbare gibt. Denn fürs Erste machen wir, wie gesagt, selbst ihre Zahl größer, und dann lassen sich ja auch die unsterblichen Götter von diesem so mächtigen Drange durch die Frevler und Verächter nicht abhalten. Sie tun nach ihrer Natur und sind überall hilfreich, und dabei selbst gegen die, welche sich ihre Gaben schlecht zu Herzen nehmen. Ihnen wollen wir, soweit es menschliche Schwachheit zulässt, als unseren Vorgängern folgen und Wohltaten geben, nicht Wucher treiben. Der verdient getäuscht zu werden, der an das Wiederzurückbekommen dachte, da er gab. Schlägt ja doch, wenn's unglücklich gehen soll, auch unsere Hoffnung an unseren Kindern und Weibern fehl. Dennoch erziehen und leiten wir sie, und wir lassen uns durch Erfahrungen überhaupt so wenig irre machen, dass wir nach verlorenen Schlachten doch wieder in den Krieg gehen und nach erlittenem Schiffbruche wieder aufs Meer. Wie viel mehr sollten wir denn darauf festbleiben, dass wir Wohltaten erweisen? Denn wer keine gibt, weil er nichts dafür bekommt, der hat sie gegeben, um wieder welche zu erhalten, und gibt den Undankbaren das Heft in die Hand, deren Schändlichkeit ja darin besteht, dass sie nicht erstatten, wo sie es ungerügt unterlassen könnten. Wie viele sind des Sonnenlichtes nicht wert, und doch geht ihnen der Tag auf. Wie viele klagen darüber, dass sie geboren sind, dennoch schenkt ihnen die Natur neue Nachkommenschaft und lässt sie leben, ob sie schon wünschen, lieber nie gewesen zu sein. Das ist einer großen und edeln Seele eigen, nicht auf die Frucht der Wohltaten zu schauen, sondern auf die Wohltaten selbst, und wenn man schon schlechte getroffen, nach einem rechtschaffenen sich umzusehen. Was wäre denn Edles daran, vielen zu nützen, wenn man sich in keinem irrte? Das heiße ich Tugend, wenn man Wohltaten gibt, die durchaus nichts eintragen sollen, für welche der edle Mann den Lohn sogleich gefunden hat. Jene Fälle dürfen uns so wenig abhalten und zu der herrlichsten Tat unwillig machen, dass, wenn mir die Hoffnung, einen dankbaren Menschen zu finden, ganz abgeschnitten wäre, ich lieber Wohltaten nicht erwidert wissen als nicht geben wollte. Denn wer nicht gibt, kommt dem Undankbaren im Fehlen zuvor. Ich meine so, wer eine Wohltat nicht erwidert, der hat's größere Sünde. Wer keine gibt, macht den ersten Fehler. 2. Willst unter'n großen Haufen Wohltat spenden du, musst manches gar verschleudern, bis du's einmal triffst. An dem ersten Verse ist zweierlei zu tadeln. Man muß nämlich fürs erste Wohltaten nie unter den großen Haufen hinauswerfen, und sodann ist das unüberlegte Ausspenden in keinem Falle das Rechte, sonderlich bei Wohltaten, denn wenn es da an Überlegung fehlt, so sind's keine Wohltaten mehr, nenne es sonst, wie du willst. Und gar sonderbar ist der Gedanke des folgenden Verses: Man soll sich über den Schaden vieler verlorenen Wohltaten damit trösten, dass man eine einzige gut angebracht habe. Bedenke doch, ich bitte dich, ob es nicht eher das Rechte und der Großmut des Wohltäters angemessen wäre, wenn man denselben zum Geben ermahnte, falls er's auch nirgends gut treffen sollte. Das ist einmal unrichtig, man müsse manches verschleudern. Keine Wohltat geht verloren, denn wem sie verloren geht, der hatte schon für sich gerechnet. Es ist bei den Wohltaten eine ganz einfache Rechnung. So oder so viel wird einmal aufgewendet. Bekommt man etwas dagegen, so ist's Gewinn. Bekommt man nichts, so ist's kein Verlust. Ich habe dies oder jenes gegeben, um zu geben. Niemand schreibt gegebene Wohltaten ins Zinsregister und mahnt, wie ein wuchernder Einforderer auf Tag und Stunde. Ein edler Mensch denkt nie daran, außer wenn er von dem Wiedererstattenden daran erinnert wird, sonst würde ja die Wohltat zu einem Darlehen. Es ist schändlicher Wucher, wenn man eine Wohltat unter den Auslagen führt. Mag es dir mit früheren gegangen sein, wie es will, so beharre du dabei, andern mitzuteilen. Sie liegen immerhin wohl bei den Undankbaren, die ja doch Ehrgefühl oder Gelegenheit oder Beispiel irgendeinmal noch dankbar machen kann. Lass nicht ab, vollende dein Werk und führe die Rolle eines edlen Mannes durch. Sei hilfreich dem einen durch die Tat, dem andern durch Verbürgung, dem einen durch deinen Einfluss, dem andern durch guten Rat, wieder andern durch heilsame Lehren. 3. Für erwiesene Dienste haben auch die wilden Tiere Empfindung, und es ist kein lebendes Wesen so fühllos, das nicht Pflege es milder machte und zur Erwiderung der Liebe bewegte. Dem Löwen greift der Wärter ohne Schaden in den Mund, und der wilde Elefant wird durch Fütterung zum Gehorsam eines Dieners gebracht. So gibt das Anhalten mit nicht zu ermüdenden Dienstleistungen doch auch solche Wesen überwunden, welche, was Wohltat sei, nicht zu verstehen noch zu beurteilen vermögen. Ist einer undankbar gegen eine Wohltat, gegen die zweite wird er's nicht mehr sein, und hätte er beide vergessen, so wird die dritte das Andenken auch an die wieder wecken, deren er nicht mehr gedacht hatte. Vergebens aufgewandt sind Wohltaten dann, wenn man gar bald glaubt, sie seien weggeworfen. Wer aber beharret und die früheren durch Nachfolgende gewichtiger macht, der presst aus einem harten und vergesslichen Herzen Dank aus. Es wird nicht trotzig genug sein, gegen viele den Blick zu erheben. Wohin es sich wende, seinem Gedächtnisse ausweichend, da schaue es dich, umstelle du es mit deinen Wohltaten. Was diese für eine Gewalt, für eine Eigentümlichkeit haben, will ich dartun, wenn du mir erlaubst, erst nur flüchtig zu berühren, was freilich eigentlich nicht hierher gehört, warum es drei Grazien sind und warum sie Schwestern seien und warum mit verschlungenen Händen, warum lächelnd, jugendlich, jungfräulich, in fliegendem und durchsichtigem Gewande? Manche wollen das so verstanden wissen, als sei die eine die Geberin einer Wohltat, die andere die Empfängerin, die dritte die Wiedererstatterin. Andere sehen darin drei Seiten der Wohltätigkeit, die Erweisung einer Wohltat, die Wiedererstattung und das Empfangen und Vergelten zugleich. Allein welche dieser beiden Ansichten ich auch für die richtige halte, wozu führt diese Theorie? Was soll der Reigen, der mit geschlungenen Händen sich immer aufs Neue zusammenfindenden Schwestern? Das deutet darauf, dass die Wohltat von Hand zu Hand gehend dennoch immer wieder den Kreislauf zum Geber zurückmacht und wenn dieser je unterbrochen wurde, nicht mehr wie etwas Ganzes ist. Am schönsten aber dann, wenn es ein zusammenhängendes Ganze bildet und in regelmäßiger Abwechslung geht. Darum ihr Lächeln, doch hat eine den Vorrang der Würde, wie die, so sich zuerst ein Verdienst um andere erwerben. Ihre Mienen sind heiter, wie bei denen, die da Wohltaten geben oder empfangen. Jugendlich sind sie, weil die Erinnerung an Wohltaten nie altern soll, jungfräulich, weil diese unentweiht, rein und allen ehrwürdig sind und an ihnen nichts Gebundenes, nichts in Anspruch Genommenes sein soll. Darum tragen sie auch das fliegende Gewand, dieses aber ist durchsichtig, denn die Wohltätigkeit soll ans Tageslicht hervortreten. Mag einer auch in so hohem Grade an den griechischen Mythen hängen, dass er dies für wesentlich ausgibt, so wird doch niemand behaupten, auch die Namen, die ihnen Hesiodus gibt, gehören zur Sache. Aklaia nennt er die Älteste, Euphrosyne, die mittlere, die dritte Thalia. Die Deutung dieser Namen bildet sich jeder, wie er's für gut hält, und sucht ihnen irgendeinen Sinn zu unterlegen. Hat ja doch Hesiodus seinen Mägdlein nach Belieben Namen gegeben, und so hat Homerus eine, nämlich die dritte, anders benannt und ihr den Namen Pasithea gegeben und hat sie heiraten lassen, ein Beweis, dass sie keine Vestalinnen, also nicht jungfräulich, sind. Es findet sich auch ein anderer Dichter, bei dem sie aufgeschürzt vorkommen und in dichter phrygischer Goldstickerei einhergehen. So werden sie auch dem Mercurius beigegeben, nicht weil Verstand und Redfertigkeit zur Empfehlung der Wohltätigkeit dient, sondern weil es die künstlerische Laune eines Malers so haben wollte. Auch Chrysippus, der feine, scharfsinnige Deuter, der in den tiefsten Sinn der Mythen eingeht, dem es bei seinem Vortrage nur um die Sage zu tun ist und der kein Wort weiter gebraucht, als zum Verständnisse hinreicht, auch der füllt sein Buch ganz mit solchen Spielereien an, so daß er davon gar wenig sagt, wie man Wohltaten geben, annehmen und wieder erstatten soll, und nicht etwa in diesen Gegenstand Mythen einpflicht, sondern nur diesen in die Mythen. Außerdem nämlich, was Hekaton von ihm abschreibt, sagt Chrysippus, die drei Grazien seien Töchter des Jupiter und der Eurynome, jünger als die Horen, aber schöner von Angesicht und deshalb der Venus als Begleiterinnen beigegeben. Auch der Name der Mutter, meint er, sei von Bedeutung. Eurynome, die weithin austeilende oder auch die weithin besitzende, sei sie genannt worden, weil das ausgebreitete Muttergut in den Stand setze, Wohltaten auszuteilen. Als ob es gewöhnlich wäre, dass die Mutter ihren Namen von den Töchtern bekomme, oder als ob Dichter die wahren Namen beilegten. So wie dem Namenangeber statt des Gedächtnisses die Keckheit dient und er den Leuten, deren Namen er nicht angeben kann, einen Namen schafft, so halten es auch die Dichter nicht für wesentlich, den Rechten anzugeben, sondern bald aus Not, bald durch den Wohllaut verleitet, lassen sie alles so heißen, wie es hübsch in ihren Vers passt. Und es wird ihnen nicht als Täuschung ausgelegt, wenn sie etwas Abweichendes in die Liste bringen. Denn der nächste Poet lässt doch jeden wieder so heißen, wie es ihm taugt. Um dich zu überzeugen, dass sich das so verhalte, so betrachte nur die Thalia. Denn wenn von ihr die Rede ist, so ist sie bei Hesiodus eine Grazie, bei Homer eine Muse.